Eingang, zweites Tor, Halle 1. Gleich ganz oben steht Raum G, Professor Sigmar Grüner. Bis Raum K ist alles belegt. Ich verkrampfe mich gründlich, ein Mann im Dienstkleid spricht. Herr, erbarme dich unser. Meine Sitznachbarin flüstert. Das ist der Geruch, er ist stärker und stärker worden. Dann habe ich die Polizei gerufen. Im Freien am Weg zum Grab gehen wir dir nach. Lachen würdest über die vielen Krawatten, Sakkos und die gebügelten Hemden, sagt Winfried. Gerührt wärst, sagt Professor Bichler. Dein Begräbnis, denke ich, ist ein Als-ob-Begräbnis, als ob du weggeflogen wärst und aufs Winken vergessen hättest.